Übung 2. Beispiel 1. Wie geht es Ihnen? Danke, es geht mir gut. Danke, es geht mir gut. Danke, es geht mir gut. Beispiel 2. Wie geht es Ihrem Vater? Danke, es geht ihm gut. Danke, es geht ihm gut. Danke, es geht ihm gut. Und jetzt Sie. Wie geht es Ihnen? Danke, es geht mir gut. Wie geht es Ihrem Vater? Danke, es geht ihm gut. Wie geht es Ihrer Mutter? Danke, es geht ihr gut. Wie geht es Ihren Eltern? Danke, es geht Ihnen gut. Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau? Danke, es geht uns gut. Wie geht es dir? Danke. Es geht mir gut. Wie geht es dir und deinem Mann? Danke, es geht uns gut. Wie geht es deiner Tochter? Danke, es geht ihr gut. Wie geht es deinem Sohn? Danke. Es geht ihm gut. Wie geht es Ihren Kindern? Danke, es geht Ihnen gut.